Damit sind wir auch schon beim 9. Artikel des Glaubensbekenntnisses, der ein bisschen länger ist, von der Kirche im Allgemeinen, erster Paragraph, haben wir, glaube ich, 5 große Paragraphen, ein guter Teil vom Katechismus, an über 90 Fragen über die Kirche. Die Kirche im Allgemeinen zuerst, erstes Kapitel. Was lehrt uns der 9. Artikel? Ich glaube an die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Der 9. Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass Jesus Christus auf Erden eine sichtbare Gemeinschaft gegründet hat, welche katholische Kirche heißt. Und dass alle Menschen, die Glieder dieser Kirche sind, in Gemeinschaft miteinander stehen. Ja. Das große Problem hier für den heutigen Menschen ist das Wort sichtbar. Mit den Kleinen haben wir gesehen, Sakramente sind sichtbare Zeichen. Als solches, Blödsinn wäre, also braucht man dazu sagen, ein Zeichen ist sowieso sichtbar, so brauchen wir nicht vom Zeichen reden. Nur, warum man das in der Definition des Sakraments unbedingt dazu braucht, ein sichtbares Zeichen, weil eben die eigentliche Wirkung der Sakramente unsichtbar ist. Das Zeichen, das äußerlich gesetzt wird durch den Spender des Sakramentes gegenüber dem Empfänger, ist eben ein sichtbares Zeichen, ist nicht ein Hokuspokus, sondern ein sichtbares Zeichen, das die unsichtbare Gnade anzeigt und bewirkt. Deswegen ist es auch ein wirksames Zeichen. Ähnlich haben wir hier ein Problem, oder ein Mensch hat ein Problem hier, wie man sagt, eine sichtbare Gemeinschaft. Das heißt eben, dass sie eine gewisse Verfassung hat, die Kirche, gewisse Elemente dazugehören, die durchaus auch unter die Sinne fallen. Ja. Zur Sichtbarkeit der Kirche gehört nicht das Gebäude der Kirche im Dorf, ja. Das zum Beispiel nicht. Sondern gewisse Dinge, die wahrnehmbar sind, für jeden Menschen guten Willens, die 4 Noten, dass Kirche eine ist, einig, heilig, katholisch und apostolisch. Darin besteht die Sichtbarkeit der Kirche. Alle Menschen, die Glieder dieser Kirche sind, stehen in Gemeinschaft untereinander, sind, was man mit dem heiligen Paulus den mystischen Leib, geheimnisvollen Leib Christi nennt.